Visionen, Disziplin und Leidenschaft regieren die Welt. Jeder, der großen Einfluss auf andere, auf Institutionen oder die Gesellschaft hatte, alle Eltern, deren Einfluss sich auf mehrere Generationen erstreckte, alle, die in der Welt etwas Gutes oder Schlechtes bewirkt haben, besaßen drei gemeinsame Attribute: Vision, Disziplin und Leidenschaft. Meiner Ansicht nach regieren diese drei Attribute die Welt schon seit Anbeginn. Sie sind die Kennzeichen einer funktionierenden Führung. Betrachten wir nur einige wenige bemerkenswerte Führer der Neuzeit. George Washington hatte die Vision, eine neue Nation aufzubauen, die vereint und keiner Fremdeinmischung ausgesetzt war. Er disziplinierte sich dazu, zu lernen, wie er Männer für die Revolutionstruppen anwerben, sie ausrüsten und verhindern konnte, dass sie desertierten. Seine Wut über die Diskriminierung durch die Offiziere der kolonialen Streitkräfte, die Grundbesitzpolitik der Briten und die Beschränkung der Ausdehnung der USA machte ihn zu einem leidenschaftlichen Kämpfer für die Sache der Freiheit. Florence Nightingale, die Begründerin der modernen Krankenpflege, arbeitete ihr ganzes Leben daran, die Qualität der Pflege in den Militärkrankenhäusern zu verbessern. Ihre Vision und ihre Leidenschaft waren stärker als ihre persönliche Zurückhaltung. Gandhi, nie in ein Amt gewählt oder berufen, trug ganz wesentlich dazu bei, dass Indien ein unabhängiger Staat wurde. Er hatte keine offizielle Position, aus der heraus er die Leute hätte führen können. Seine moralische Autorität aber erzeugte so starke soziale und kulturelle Normen, dass sie letztendlich den politischen Willen formte. Er führte sein Leben in dem Bewusstsein, dass in seinem Volk, der internationalen Gemeinschaft und den Briten selbst ein universelles Gewissen existierte. Margaret Thatcher war die erste Frau, die einen großen Industriestaat führte. Sie war drei Amtsperioden hindurch Premierministerin von Großbritannien, die längste durchgehende Amtszeit eines Premiers im 20. Jahrhundert. Auch wenn sie viele Kritiker hat, zeigte sie große Leidenschaft. Sie drängte die Leute, die Disziplin der persönlichen Verantwortlichkeit anzunehmen und Selbstvertrauen aufzubauen. Und sie stärkte das freie Unternehmertum in ihrem Land. Während ihrer Zeit als Regierungschefin half sie dabei, Großbritannien aus der wirtschaftlichen Rezession zu bringen. Mächtig zu sein ist wie eine Dame zu sein. Wenn man den Leuten erst sagen muss, dass man es ist, ist man es nicht, sagte Margaret Thatcher. Nelson Mandela, Ex-Präsident von Südafrika, saß wegen seines Kampfes gegen das Apartheid-Regime fast 27 Jahre im Gefängnis. Was ihn trieb, waren nicht seine Erinnerungen, sondern seine Vorstellungskraft. Er konnte eine Vision von einer Welt entwickeln, die weit jenseits der Grenzen seiner Erinnerung und seiner Erfahrungen, zu denen Gefangenschaft, Ungerechtigkeit, Stammeskriege und Uneinigkeit gehörten, lag. Tief in seiner Seele glaubte er an den Wert aller südafrikanischen Bürger. Mutter Teresa widmete sich von ganzem Herzen uneingeschränkt und bedingungslos dem Dienst an den Armen. Sie gab die enorm disziplinierte Einhaltung ihrer Armuts-, Keuschheits- und Gehorsamsgelübde als Vermächtnis an ihre Organisation weiter, die seit ihrem Tod noch gewachsen und stärker geworden ist. Die Frucht der Stille ist das Gebet. Die Frucht des Gebets ist der Glaube. Die Frucht des Glaubens ist die Liebe. Die Frucht der Liebe ist das Dienen. Die Frucht des Dienens ist der Friede, sagte Mutter Teresa. Ich habe erwähnt, dass alle, die in der Welt etwas wirklich Gutes oder Schlechtes bewirkt haben, drei gemeinsame Attribute besaßen: eine Vision, Disziplin und Leidenschaft. Auch Adolf Hitler, der Führer, wies diese drei Attribute auf, produzierte aber ganz andere, furchtbare Ergebnisse. Er verbreitete eine Vision von der tausendjährigen Herrschaft des Dritten Reiches und der arischen Herrenrasse mit Leidenschaft. Er baute eine der diszipliniertesten Militärindustriemaschinerien aller Zeiten auf. und bei seinen leidenschaftlichen Reden, durch die er die Massen zu beinahe fanatischer Hingabe brachte und ihre Angst zu Hass und Zerstörung werden ließ, bewies er brillante emotionale Intelligenz. Führung, die funktioniert, ist jedoch etwas ganz anderes als eine Führung, die überdauert. Alle Führer und Führerinnen, über die ich vorher gesprochen habe, legten ein Fundament und lieferten einen nachhaltigen Beitrag. Mit einer Ausnahme: Hitler. Wenn Vision, Disziplin und Leidenschaft vom Gewissen geleitet werden, hat Führung Bestand und verändert die Welt unwiderruflich zum Guten. Mit anderen Worten, moralische Autorität bewirkt, dass formale Autorität funktioniert. Werden Vision, Disziplin und Leidenschaft aber nicht vom Gewissen beherrscht, haben weder die Führung noch die von ihr geschaffenen Institutionen Bestand. Anders ausgedrückt, ohne moralische Autorität scheitert die formale. Unwiderruflich zum Guten bedeutet, dass Führung Größe verleiht und überdauert. Hitler hatte eine Vision, Disziplin und Leidenschaft. Doch er wurde von seinem Ego angetrieben. Er hatte kein Gewissen und das war sein Untergang. Gandhis Vision, Disziplin und Leidenschaft dagegen wurden von seinem Gewissen geleitet. Er wurde ein Diener der Sache und seines Volkes. Ich sage es noch einmal. Er hatte keine formale Autorität, sondern nur moralische. Doch er war der Vater und Gründer des einwohnermäßig zweitgrößten Landes auf der Welt. Wenn Vision, Disziplin und Leidenschaft von formaler Autorität ohne Gewissen und moralische Autorität beherrscht werden, verändert auch diese Führung die Welt. Aber nicht zum Guten, sondern zum Schlechten. Sie zerstört, statt zu erheben, und wird schließlich ausgelöscht, statt zu überdauern. Diese vier Attribute, Vision, Disziplin, Leidenschaft und Gewissen, wollen wir uns nun genauer ansehen.